Herzlich willkommen zu diesem Campus Talk mit dem Thema Webanalyse als Führungsinstrument. Mein Name ist Hans-Peter Körner. Ich werde auch gleich noch was zu meiner Funktion in unserem Unternehmen, der Unico Internet Solutions, erzählen. Vielleicht kurz, weshalb ich Hochdeutsch spreche. Ich komme ursprünglich aus der Ostschweiz und wir wollten sicherstellen, dass die Basler mich auch wirklich verstehen. Ich habe zwar ein Jahr lang in Basel gewohnt, gleich hier in Gündelü, in einer sehr schönen Wohnung, bin aber trotzdem kein FCB-Fan geworden. Gut, gleichzeitig möchte ich mich auch bedanken, vor allem bei der Fachhochschule Nordwestschweiz, beim Team von der VU Dalla Vecchia, dass dieser Abend so zustande kam. Möchte mich auch bedanken beim Institut für Jungunternehmen, die ihr Netzwerk aktiviert haben. Ich habe schon festgestellt, dass viele auch junge Unternehmer oder werdende, kommende Unternehmer hier abend teilnehmen. Und dann nicht zuletzt einigen Kollegen und Kolleginnen aus unserem Unternehmen, die diesen Abend auch ermöglicht haben. Gut, legen wir los zu meiner Person. Wie gesagt, mein Name ist Hans-Peter Körner. Ich bin von der Funktion her ein Projektmanager, Projektleiter, Accountmanager und beschäftige mich ausschließlich mit dem Thema Webanalyse im Unternehmen Unico Internet Solutions. Wir sind ein IT-Dienstleister, wir setzen Internetprojekte um. Ganz kurz zwei, drei Sätze, was wir machen. Wir bearbeiten drei Geschäftsbereiche. Der erste Bereich sind sogenannte CMS-Systeme, also wenn man ein Internetportal oder ein Intranet für große Firmen zur Verfügung stellt. Der zweite Bereich ist der Bereich E-Business. Da geht es darum, zum Beispiel eine Shop-Lösung hinzustellen. E-Marketing ist ein Thema, Design und eben auch Webanalyse. Und der dritte Bereich ist dann die Java-Individualprogrammierung. Also das sind die Projekte, die wir machen für große, mittlere, aber teilweise auch kleinere Unternehmen. Was ist mein Ziel für heute Abend? Ich denke, ich habe ein, zwei Ideen, Konzepte mitgebracht, die ich ein bisschen durchpauken möchte mit Ihnen und habe ein bisschen den Anspruch, dass Sie vielleicht ein bisschen von diesen Konzepten mitnehmen, vielleicht sogar für Ihre Jahresplanung des kommenden Jahres. Und vielleicht werden Sie ein bisschen erfolgreicher, noch erfolgreicher, als Sie dieses Jahr bereits waren mit diesen Ideen und Vorschlägen. Das Thema ist die Webanalyse. Ich möchte aber nicht gleich mit der Webanalyse starten, sondern eigentlich mit dem Wichtigsten, nämlich mit Ihnen. Stellen wir uns vor, dass Sie sich mit dem Thema Online-Marketing auseinandersetzen. Sie machen vielleicht auch eine Weiterbildung in diesem Bereich hier an der Fachhochschule und in der Mitte sind Sie. Und Sie müssen sich mit verschiedenen Dingen beschäftigen. Das sind diese gelben Kästchen. Es geht einerseits darum, Listen zu erstellen, sich um den Verkauf zu kümmern, Client Relationship, Legal, also das Rechtliche. Sie müssen sich um den Traffic kümmern. Sie müssen Kooperationen bilden, Sie müssen eine Marktanalyse machen, um Systeme müssen Sie sich kümmern, um Inhalt, um Technisches und auch um Finance. Und wenn wir ganz kurz mal so eine Kategorie noch anschauen, also zum Beispiel, wenn man Traffic bildet, dann gibt es da auch wieder ganz viele Möglichkeiten. Stichworte sind hier SEO, also Suchmaschinenoptimierung. Sie können Links kaufen, Sie können auch Links bilden, Sie können Joint Venture vereinbaren, also Kooperation, virales Marketing, Pay-per-Click, Blogs, RSS, Bannerwerbung und noch vieles, vieles mehr. Also was ich sagen will, jemand, der im Bereich Online-Marketing tätig ist oder tätig sein will, hat vieles zu tun, es ist sehr komplex. Jetzt ist die Frage, wie ordnen Sie diese Aktivitäten? Wie setzen Sie Prioritäten? Es ist doch eigentlich so, dass es im Geschäftsleben darum geht, dass Sie Ihren Kunden einen möglichst überzeugenden Nutzen, vielleicht sogar einen überragenden Nutzen bieten können und dabei selber mehr Umsatz, mehr Gewinn machen und idealerweise auch Ihre Kosten senken. Also immer ein bisschen das Spiel, mehr Gewinn, weniger Kosten. Und über Kostensenkungen möchten wir heute Abend nicht sprechen. Ich denke, das tun die Medien genug für uns in diesen Tagen. Lassen Sie uns auf das Thema Wachstum, wie bringt man ein Unternehmen überhaupt, unabhängig, ob es jetzt offline oder online ist, zum Wachsen? Also ganz kurz, wir haben ein Problem geschildert, es geht um die Komplexität. Ich möchte Ihnen hier einen kurzen Lösungsansatz definieren oder vorstellen. Wir gehen dann ein paar Beispiele durch und ergänzen dann noch das Thema mit einem wichtigen Konzept. Es gibt eigentlich nur drei Wachstumstreiber, wenn Sie Ihr Geschäft zum Wachsen bringen wollen. Der erste ist, Sie müssen mehr Kunden finden. Der zweite Treiber ist, dass Sie mehr durchschnittlichen Umsatz pro Kunden erzeugen müssen. Und drittens, Sie müssen versuchen, die Anzahl Verkäufe pro Kunde über eine Zeitperiode zu erhöhen. Das sind die einzigen drei Treiber. Mehr gibt es gar nicht. Unabhängig, ob offline oder online oder welche Branche. Es gibt dann noch eine Ausnahme. Sie können natürlich extern wachsen, indem Sie eine Firma kaufen, akquirieren und einverleiben. Aber was Sie da eigentlich machen, Sie kaufen einfach neu mehr Kunden dazu, weil Sie glauben, dass Sie Synergien schaffen können. Machen wir ein Beispiel. Sie haben ein Geschäft, Sie haben 1000 Kunden und diese Kunden machen durchschnittlich jeder einzelne 100 Franken Umsatz mit Ihnen. Und die kaufen für 100 Franken zweimal im Jahr. Wenn Sie das jetzt aufmultiplizieren, kommen Sie auf einen Umsatz von 200.000 Franken. Sie können jetzt auch mit Gewinn rechnen, es ist einfach wichtig, dass Sie dann einheitlich das durchrechnen. Was passiert jetzt, wenn Sie in jeder Kategorie, bei jedem Treiber, 10% wachsen, 10% besser arbeiten? Also aus 1.000 Kunden werden 1.100 Kunden, aus 100 Franken Umsatz wird 110 Franken und aus zwei Transaktionen werden 2,2 Transaktionen pro Jahr. Wächst dann der Umsatz auch 10%. Wenn Sie das jetzt aufaddieren, ist es eben überproportional, ist es exponentiell. Aus 10% werden eigentlich über 33% von 200.000 auf über 266.000 Franken Umsatz. Und das ist eben exponentielles Wachstum. Also dass man an den richtigen Stellen richtig agiert. Es muss nicht 50 oder 100% gleich sein. Es genügen an den richtigen Stellen 10%. Es 10% besser zu machen, wenn wir das richtig aufaddieren, erzeugen wir ein überproportionales Wachstum. Wenn Sie in jedem Bereich 25% wachsen, können Sie nahezu den Umsatz verdoppeln. Einfach um Ihnen dieses Gesetz des exponentiellen Wachstums zu verdeutlichen. So, was hat jetzt das mit Webanalyse zu tun? Im ersten Moment nichts, das ist nämlich meine Idee, die jetzt kommt. Damit Webanalyse für Sie interessant ist, für Ihre Organisation wichtig werden kann, müssen Sie sich überlegen, wie kann ich die Webanalyse einsetzen, um bei jedem dieser Treiber besser zu werden. 10%. Und ich möchte jetzt im Folgenden, in Beispielen, mit Ihnen anschauen, was man da machen könnte. Jetzt müssen wir aber noch den Begriff der Webanalyse einführen. Bei der Webanalyse, und hier habe ich Ihnen die Definition mitgebracht, der Web Analytics Association, eine Organisation mit Sitz in Amerika, die kodifiziert bestimmte Begriffe, Vorgehen, Methodiken für die ganze Industrie der Webanalysten. Also es geht darum, Internetdaten zu messen, Verhalten, Besucherverhalten zu messen, das zu sammeln, zu analysieren und auch zu reporten mit dem Ziel, dass man besser versteht, wie Ihre Webseiten, Besucher Ihre Seite nutzen und dann wiederum Ihre Webseite zu verbessern. Das ist das Ziel der Webanalyse. Gut. Kommen wir zu diesen Beispielen, wo ich diese drei Treiber gerne anhand dreier Geschäftsmodelle mit Ihnen analysieren möchte. Wir werden einen Online-Retailer anschauen, der macht also E-Commerce, der verkauft Produkte übers Internet, klassisch, könnte zum Beispiel der Lösh-Shop sein, also der E-Shop von der Migros. Finanzdienstleister, die haben zu unter anderem das Ziel, Adressen zu sammeln, um Beratungstermine zu vereinbaren, um Produkte zu präsentieren und natürlich abzuschließen. Und als drittes für heute Abend im Bereich Support, Self-Service, wo die Kunden zum Beispiel von Industrieunternehmen, von KMUs, eben über die Webseite sich selber Hilfe suchen. Das gehen wir jetzt miteinander durch bezüglich dieser drei Kategorien. Das erste Beispiel, der Online-Retailer. Wie könnte der seine Kundenanzahl erhöhen? führe hier ein Konzept ein aus der Webanalyse, ist eine sogenannte Szenarioanalyse. Was ist ein Szenario? Szenario ist ein vorbestimmter Prozess, zum Beispiel um sich für einen Online-Service zu registrieren. Es kann aber auch ein Prozess sein, wie ich ein Produkt kaufe. Ich schaue Produktseiten an, lege sie in den Warenkorb, starte den Checkout-Prozess und schließe den auch ab. Das ist auch ein vordefinierter Prozess. Und mit der Technologie und der Methodik der Webanalyse kann ich das messen und auswerten. Und so sieht ein Report dann aus. Und ich kann hier sehen, von welchen Seiten die Besucher auf bestimmte Prozessschritte kommen, wie sie wieder abspringen, ob sie allenfalls zwischen den Schritten hin und her gehen, also von Schritt 2 auf Schritt 3, wieder zurück auf Schritt 2, wieder vor auf Schritt 3 und wieder zurück, ob es da Probleme gibt. Und ich sehe natürlich auch, wo am meisten Besucher abspringen. Was mache ich jetzt mit dieser Information? Ich würde jetzt hingehen und gucken, wo verliere ich in diesem Prozess am meisten Besucher. Ich würde dann Hypothesen formulieren, woran das es liegt. Das sind reine Annahmen. Liegt es vielleicht am Design, dass ein Link missverständlich gesetzt ist? Liegt es vielleicht am Verkaufstext? Das sind alles Annahmen, die ich treffen muss, die ich nachher priorisiere und nachher beginnen muss, die zu testen. Nehme die wahrscheinlichste, mache eine Veränderung an der Webseite und gucke nachher, was mit meinen Besuchern passiert. Werden aus den Besuchern mehr Kunden? Das ist schlussendlich die Frage. Aus der Erfahrung, aus der Praxis können wir berichten, wir dürfen große Unternehmen betreuen, auch mittelgroße. Die setzen diese Form der Analyse ein. Wir müssen sie noch unterstützen bei der Interpretation. Da findet jetzt ein Know-how-Transfer statt. Die werden immer besser. Die bauen das Know-how intern auf. Das Problem ist aber bei großen Unternehmen diese Release-Zyklen. Also sie können nicht hinkommen und sagen, liebe Kollegen von der IT, passt mal die Webseite an. In großen, auch mittelgroßen Unternehmen ist es so, die passen zum Beispiel einmal im Quartal die Webseite an und nehmen alle Veränderungen auf und das wird dann einmal im Quartal angepasst. Jetzt wenn Sie solche Dinge machen wollen, das sollte eigentlich zum Tagesgeschäft gehören. Oder? Sie analysieren etwas am Vormittag, formulieren eine Hypothese und wollen das am Nachmittag anpassen, damit Sie am nächsten Tag das analysieren können und gucken, ob das etwas gebracht hat. Also hier ist ganz klar, große Organisationen haben Probleme, die Erkenntnisse aus diesen Analysen umzusetzen im Tagesgeschäft. Die Optimierung am Schluss findet selten oder gar nicht statt. Ich weiß nicht, wie das ist bei kleineren Unternehmen. Das wäre vielleicht ein Thema für die nachfolgende Diskussion, dass wir uns hier auch austauschen, welche Erfahrungen möglicherweise Sie hier aus dem KMU-Bereich machen. Also abschließend eine Möglichkeit, die Interessenten, die ich schon habe auf meiner Webseite, aus denen besser Kunden zu machen und diesen Treiber eben zu vergrößern, vielleicht auf die 10% zu kommen. Zweites Beispiel, das war der Treiber, dass wir durchschnittlich mehr Umsatz pro Kunde machen möchten. Das ist jetzt ein bisschen ein spezielles Beispiel. Es geht jetzt hier um Finanzdienstleister. Finanzdienstleister wollen unter anderem über das Internet Adressen sammeln. Jetzt, wenn Sie meine Adresse haben, was wollen Sie denn noch mehr? Also wie will ich diesen Umsatz in Anführungs- und Schlusszeichen erhöhen? Es ist so, es gibt ein Vorher und ein Nachher. Das Vorher heißt eigentlich, wie komme ich überhaupt zu dieser Adresse? Die Unternehmen, die starten sogenannte Marketingkampagnen. Das kann bedeuten, dass man Online-Banner auf Portalen schaltet, dass man E-Mail-Marketing nutzt, dass man Search-Engine-Optimierung macht, dass man über Affiliates Traffic auf die Seite bringt, die dann nachher Adresse preisgeben sollten. Sie können dann, wenn Sie das technisch richtig aufgesetzt haben, eine Übersicht gestalten, wo Sie sehen, über welchen Kanal sind wie viele Besucher erzeugt worden, wie viele Seiten wurden angeschaut und am Schluss wurde die Adresse überhaupt abgegeben. Sie sehen, wie effektiv der einzelne Kanal ist. Welche Quelle bringt am meisten Adressen? Mit dem Nachher, wenn die Adresse also gesammelt wurde, ist die Frage, wie wertvoll sind diese Adressen. Hier könnte ein Tracking bis zum Abschluss passieren. Also kommt ein Gesprächstermin zustande, wird ein Produkt verkauft, welches Produkt wird verkauft. Abschließend könnte man dann analysieren, nach 4 Kriterien, wie wertvoll dieser Lead, diese Adresse am Schluss eigentlich war. Und es gibt da 4 Kriterien. Das erste ist, was hat er mich gekostet, was hat mich diese Adresse gekostet. Das zweite ist, wie gut hat diese Quelle konvertiert, das ist die Conversion Rate. Dritter Punkt ist dann, wie viel Umsatz wurde erzeugt, Unit of Sale. Und der dritte ist dann, wie viel Mehrwert wurde nach dem ersten Verkauf generiert. Das sind so diese 4 Kriterien, anhand denen ich dann eine Adresse analysiere. Also Fazit ist hier, wenn Sie diese technischen Voraussetzungen schaffen, ist es möglich herauszufinden, zu eruieren, über welche Quelle ich am schnellsten und am billigsten die besten Adressen sammeln kann. Das ist sehr interessant für Finanzdienstleister. Und Sie würden dann Ihr Budget, das ja fix ist, das gegeben ist, entsprechend allozieren und auf die besseren und schnelleren Pferdchen setzen. Auch hier ganz kurz Erfahrung aus der Praxis, aus unserer Praxis. Die Unternehmen, mittlere, größere Unternehmen sind dabei, Erfahrungen zu sammeln, genau mit diesen mit dem, was ich jetzt erzählt habe, Online-Banner, E-Mail-Marketing. Sie werden unterstützt durch externe Dienstleister aus verschiedenen Bereichen. Was allerdings festzustellen ist, sie machen vor allem Kampagnen im Bereich Image, Branding, man will einen Namen, ein Logo präsent halten oder bekannter machen. Und es geht dabei weniger um Direct Marketing im Sinne von, wir wollen eine konkrete Aktion von unseren Besuchern, wir wollen ein PDF-Download, wir wollen eine Teilnahme an einem Wettbewerb, wir wollen eine Adresse. Das ist ein bisschen weniger gefragt zurzeit. Gleichzeitig spüren wir immer mehr, dass das Marketing auch gerade in diesen Zeiten unter Druck kommt vom Finance. Die sagen dann, Jungs, ihr habt da ordentliches Budget, wir wollen sehen, was dabei rauskommt. Und dann, auf Deutsch gesagt, schlagen sie bei uns auf und bitten uns, ihnen zu helfen, dass sie eben sehen, was passiert eigentlich mit diesen Marketinggeldern, die sie online ausgeben. Oft wissen die Leute nicht, was wirklich passiert mit diesen Budgets. So, abschließend, ich kann jetzt eben dieses Konzept von diesem Business Driver nehmen und mir überlegen, wie kann ich schlussendlich bessere Adressen generieren. Am Schluss erhöhe ich den Umsatz pro Kunde. Das Erste und das Zweite, wie gesagt, das ist so gang und gäbe, das ist das, was die Unternehmen machen. Jetzt kommt ein Konzept, das ist fortgeschritten. Es würde mich überraschen, wenn das hier im Saal umgesetzt wird. Es ist ein Konzept, das kommt ursprünglich aus der Psychologie. Es wurde dann aufgegriffen in den 20er, 30er Jahren, in Amerika natürlich, im Direct-Marketing-Bereich, im Kataloggeschäft. Man hat Kataloge versandt, hat Bestellungen reingekriegt, hat Ware verschickt. Und dazu mal lief ja alles noch auf Karten, lief alles noch sehr manuell. Und da haben die Leute festgestellt, dass wenn jemand gerade bestellt hat und man hat ihm nochmal ein Angebot gemacht, dass die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass er gleich wieder bestellt hat. Also man hat festgestellt, je kürzlicher oder je recent, deshalb das Konzept Recency, jemand kauft, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gleich wieder kaufen wird. Das ist ein Konzept aus der Psychologie, das ist der Strom der Verhaltenspsychologen, die da die entsprechenden Konzepte entwickelt haben, und die Wirtschaft hat das dann so auch festgestellt, beobachtet und nutzt das für sich. Das Gleiche ist dann auch bei Frequency. Da geht es darum, dass die Leute, die Katalogmenschen, gemerkt haben, je häufiger jemand Produkte bestellt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gleich auch wieder bestellen wird. Und das Gleiche noch beim letzten Faktor, beim Geld. Also je mehr Geld jemand bei Ihnen ausgibt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder Geld bei Ihnen ausgeben wird. Und das hat man dann genutzt, um die Kunden zu benoten bezüglich diesen Dimensionen. Punkte vergeben und konnte dann klar identifizieren, welche Kunden sehr wertvoll sind für das Unternehmen, welche man gut betreuen muss. Und wenn Sie das machen, können Sie dann so ein Kundenportfolio machen. Unten links sind dann die Kunden, die wenig Wert haben für das Unternehmen, die auch wenig zukünftigen Wert haben. Da ist wirklich die Frage, was wollen wir da noch an Energie und Geld investieren? Vielleicht sollen wir aufhören, da Geld auszugeben. Oben rechts haben wir Kunden, die geben viel Geld bei uns aus. Die haben auch zukünftig ein Potenzial, dass sie viel Geld ausgeben. Diese Kunden wollen wir behalten. Und dann gibt es noch so einen Mix zwischen diesen beiden Extremen. Diese Kunden wollen wir natürlich auch behalten, aber zu sehr guten Kunden machen. Und weshalb, dass ich jetzt Ihnen mitbringe, Sie können natürlich mit entsprechenden Programmen, E-Mail zum Beispiel, Marketingprogramm ist ein Stichwort, versuchen, diese Kunden von links oben nach rechts oben, von unten rechts nach oben rechts zu bringen. Also die, die Potenzial haben, so noch mehr Wert für das Unternehmen zu führen. Also das heißt, Sie müssen Ihre Kunden segmentieren und Sie müssen beginnen, mit diesen Segmenten anders zu kommunizieren. Was wir sehen immer noch, also das ist meine persönliche Erfahrung, man hat E-Mail-Programm, man hat Kommunikation, aber es wird mit dem Gießkannenkonzept einfach über alle, mit allen gleich kommuniziert, unabhängig davon, wie wichtig der Kunde für das eigene Unternehmen ist. Also hier die Empfehlung, dass man die Kommunikation anpasst, entsprechende Vorschläge macht und die Kunden zu mehr Wert führt. Jetzt, das funktioniert natürlich nicht nur beim Verkauf. Es ist völlig unabhängig, was die Transaktion ist. Das kann zum Beispiel auch bei Supportanfragen sein. Und deshalb auch das Beispiel im Zusammenhang mit Industrie und KMU. Beim Support ist es einfach umgekehrt. Sie wollen möglichst wenig Transaktion haben. Es soll möglichst wenig passieren. Entsprechend analysieren Sie das auch und kommunizieren anders mit Ihren Kunden. Die Transaktion kann aber auch aus einem Webseitenbesuch bestehen. Also es gibt Webseitenbesucher, die sind wichtiger für Sie und andere sind weniger wichtig. Und entsprechend, die technischen Voraussetzungen gibt es, können Sie anders mit diesen Leuten kommunizieren. Auch hier die Erfahrung aus der Praxis, das sind jetzt sicher Dinge, das ist jetzt sehr fortgeschritten. Das sind die Katalogindustrie, auch in der Schweiz arbeitet mit diesen Systemen, die klassischen Loyalty-Programme, Bonus, Meilen, all diese Dinge, die sind auf diesen Systemen aufgebaut. Unsere Kunden machen das nicht. Dabei wäre es relativ einfach, mit den verfügbaren technischen Mitteln hier mal zu starten. Also man kann mit Excel-Listen mal beginnen, so einen Test zu fahren. Gut, das waren jetzt diese drei Beispiele, wo ich Ihnen aufzeigen wollte, wie Sie mit Webanalyse in diesen drei Bereichen, bei diesen drei Business-Treibern arbeiten können, um da besser zu werden, um Ihr Geschäftsmodell zu optimieren. Und wie gesagt, es muss nicht 50% oder 80% sein, es genügen 10%. Aber in jedem Bereich, es addiert sich auf. Abschließend möchte ich Ihnen ein zweites Konzept vorstellen. Hier geht es um die Webseitenoptimierung, um den Webseitenoptimierungsprozess. Damit Sie Erfolg haben können mit Webanalyse, brauchen Sie eine Methodik, eine Methodologie. Ich habe hier Ihnen ein Vier-Phasen-Modell mitgebracht. Es geht im ersten Moment darum, Business-Metriken zu erstellen. Dann gibt es Reports, man muss die analysieren. Und es muss nachher eine Aktion, eine Umsetzung daraus erfolgen. Und das alles ist natürlich um eine technische Plattform gegliedert, mit dem Ziel, Resultate zu erreichen. Schauen wir das nochmal ein bisschen im Detail an. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komplex, aber Sie kennen das aus dem Alltagsleben. Stellen Sie sich vor, Sie organisieren eine Party. Sie möchten 50 Leute einladen und weil wir gerade beim Thema sind, nutzen Sie einen Online-Dienst. Sie verschicken diese Einladungen per E-Mail. 50 Einladungen. Und Ihr Ziel ist, 40 Gäste zu gewinnen für Ihre Party, weil sonst rechnet sich der Aufwand dann irgendwie doch nicht. Also was Sie jetzt gemacht haben, Sie haben eine Business-Metric, eine Kennzahl definiert, an der Sie sich richten. Eine Woche später loggen Sie sich dann wieder ein in diesem Online-Service und sehen, dass 38 Leute sich angemeldet haben, 7 Leute haben abgemeldet und 5 haben einfach nichts von sich hören lassen. Das wäre jetzt der Report. Und einfach Fakten werden dargelegt, wie die Sache aussieht. Jetzt diese 5, die nichts von sich hören lassen haben, die schauen Sie jetzt genauer an. Jetzt beginnt der Analyseprozess. Und dann würden Sie vielleicht feststellen, dass 2 von diesen 5, die kennen Sie gar nicht wirklich gut. Da wird es schwierig, die zu überzeugen, an Ihre Party zu kommen. Und bei den verbleibenden 3 sehen Sie, ja, das sind ja eigentlich gute Freunde von mir, aber die sind sehr beschäftigt. Also der erste trainiert Triathlon, der zweite ist selbstständig, habe viel zu tun, und der dritte ist eine Führungskraft, immer gestresst. Also Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die keine Zeit hatten oder einfach vergessen haben, sich anzumelden. Und jetzt müssen Sie eine Action daraus ableiten. Was machen Sie jetzt? Sie greifen zum Telefonhörer, rufen die an, diese drei, und Sie können tatsächlich zwei überzeugen, an Ihre Party zu kommen, und dann haben wir 38 plus 2, haben Sie die 40 Teilnehmer, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das ist einfach ein Beispiel, wie so ein Modell im Alltagsleben bereits stattfindet. So, im Geschäftsleben kann es natürlich beim Thema Webanalyse ein bisschen komplexer werden. Schauen wir hier diese vier Phasen nochmal kurz an. In der ersten Phase geht es im ersten Moment darum, dass Sie sich überlegen, im Kontext Ihrer übergeordneten Geschäftsstrategie, hat jetzt noch nichts mit On- oder Offline zu tun, einfach das Ziel Ihrer Unternehmung. Um was geht es eigentlich? Inwiefern trägt die Webseite eigentlich zu der Erreichung meiner Geschäftsziele bei? Sie müssen definieren, was das Verhalten Ihrer Webseitenbesucher mit den übergeordneten Geschäftszielen zu tun hat. Oder anders gesagt, Sie können sich auch fragen, was Ihre Besucher auf der Webseite machen sollen. Also die sollen bestimmte Prozesse durchlaufen, bestimmte Pfade. Sie möchten vielleicht, dass sie mit bestimmten Marketinginitiativen konfrontiert werden. Sie möchten, dass bestimmte Produkte oder PDFs oder Videodateien angeschaut werden. Und jetzt besteht der zweite Schritt darin, dass jedem Besucherverhalten einen monetären Wert hinterlegen, damit Sie einfach beurteilen können, okay, dieses Verhalten auf der Webseite, macht es überhaupt Sinn, hat es eine Bedeutung in der übergeordneten Strategie des Unternehmens. Zweite Phase, Reports. Wenn Sie dann diese Business Metriken, die KPIs sagt man auch, Key Performance Indicators, wenn Sie die definiert haben, geht es darum, dass technische Tool, das Web-Analyse-Tool zu konfigurieren und Daten zu sammeln. Sie könnten darüber hinaus auch noch weitere Daten sammeln aus dem Offline-Bereich, also Daten aus dem Callcenter, aus Retail-Geschäften, die in den Einkaufsstraßen stehen, aus Kundenbefragungen oder aus Informationen über den Markt, über Ihre Mitbewerber. Da müssen Sie sich auch überlegen, wie sollen dann diese Reports überhaupt verteilt werden in der Organisation? Wer braucht welche Daten? Wie können diese Daten dann wirklich effizient genutzt werden? Wie oft müssen diese Daten reported werden? Und in welcher Form sollen diese Daten ausgeliefert werden? Welchem Format? E-Mail, PDF, Word, Excel? In der dritten Phase, der Analysephase, geht es darum zu verstehen, wieso Besucher sich verhalten, wie sie sich eben verhalten. Also bei diesem Partybeispiel haben wir gesehen, dass drei Leute sehr beschäftigt sind und darum vermutlich keine Zeit hatten, zu antworten oder mir Bescheid zu geben. Und die Analyse soll eben dazu führen, dass sie Gelegenheiten identifizieren für Optimierung. Und diese Gelegenheiten müssen sie dann wieder priorisieren und idealerweise einen monetären Wert hinterlegen. So, und jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss. Vierte Phase, Optimierung, die Action. Bis jetzt haben Sie nur investiert, Zeit und Geld. Sie haben noch nichts erreicht. Also Sie brauchen jetzt einen Plan, wie Sie diese Erkenntnisse aus der Analyse umsetzen. Und umsetzen im Webanalysebereich kann zum Beispiel dann bedeuten, dass man eben beginnt, verschiedene Webseiten-Varianten zu testen. Man verändert etwas am Design, an der Architektur der Webseite oder auch man kommuniziert seine Promotion anders. Wenn ich jetzt unser Tagesgeschäft anschaue, wollen unsere Kunden in der Regel gleich Phase 2, also einfach die Reports. Und sie haben keine Lust, kein Geld, Phase 1 wirklich durchzudenken. Und dann der Phase 2, Reports, fährt man dann ziemlich schnell an die Wand. Es sind so viele Reports, wir haben eine Lösung, da haben Sie über 200 Standard-Reports. Sie verlieren sich in den Daten, wenn Sie nicht wirklich wissen, was das Ganze soll. In der Analyse, da unterstützen wir unsere Kunden, so teils, teils. Optimierung zurzeit, unsere Erfahrung, findet kaum statt. Also hier sehe ich ein großes Potenzial für mit kleinere, mittelgroße Organisationen agiler zu sein als die großen und die Möglichkeiten des Internets zu nutzen. Und somit komme ich eigentlich auch zum Fazit des heutigen Abends. Ich fände es super, wenn Sie einfach diese zwei, drei Ideen mitnehmen würden, dieses Business-Driver-Konzept, dass es eigentlich nur drei Möglichkeiten gibt, wie man sein Geschäft zum Wachsen bringt, und dass Sie sich zukünftig überlegen, okay, dieses Werkzeug, zu welcher Kategorie passt das, wie kann ich das optimieren, wie kann ich es besser nutzen, welche andere Kanäle gibt es noch, damit Sie eben Ihre Ergebnisse multiplizieren können. Das Zweite ist, Webanalyse wird sehr oft taktisch betrieben, es muss aber aus meiner persönlichen Ansicht strategisch vorgegangen werden, also von oben nach unten. Überlegen Sie sich in Ihrer Organisation, sind die Ziele, was wollen wir überhaupt erreichen, wieso haben wir eine Webseite, was soll die Webseite bewirken, wie sollen sich die Webseitenbesucher verhalten, damit es im Gesamtkontext wieder hineinpasst. Und dann haben Sie Business-Metriken oder diese KPIs, dann können Sie beginnen zu optimieren. Und zu guter Letzt, die Webanalyse ist nicht einfach nur ein Projekt, was morgen beginnen könnte und vielleicht im ersten Quartal nächstes Jahr abgeschlossen ist. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, muss gelebt werden. Diese vier Phasen, die wir vorhin gesehen haben, die müssen immer und immer wieder durchlebt werden, durchgegangen werden. Ich würde sogar so weit gehen, wenn Sie nicht bereit sind, das so von oben runter zu denken und durchzudenken, dann lassen Sie es besser sein, weil Sie werden nur frustriert sein, wenn Sie mit diesen Reports, Daten und Informationen konfrontiert sind. Ja, ich möchte mich herzlich bedanken für Ihr Interesse. Die halbe Stunde ist gut durch. Ich freue mich auf eine spannende Diskussionsrunde. Ich bedanke mich, wie gesagt, noch einmal. Sie finden mehr Informationen zum Thema Webanalyse und zu unserem Unternehmen auf unique.com. Auch kann man uns telefonisch erreichen. Und wenn Sie mit mir persönlich in Kontakt bleiben wollen, würde es mich freuen, wenn wir uns im Xing oder im Crossing sehen würden. Herzlichen Dank. Wir gehen dazu wieder zurück an die Schreibtische. Die sind mittlerweile leer geräumt, sind mit Papier verklebt. Das haben Sie vorher vielleicht schon gesehen. Und es geht darum, dass wir in kleinen Gruppen dann über Themen diskutieren, die uns eben Herr Körner gerade vorgestellt hat. Und pro Tisch hat es dann einen Tischmoderator, der Sie da auch begleitet und durch die Diskussion führt. Wir werden drei solcher Gesprächsrunden machen, immer nach einer Viertelstunde kommt mit meinem Blöckchen und dann werde ich Sie bitten, sich wieder an einen anderen Tisch zu begeben für die nächste Diskussionsrunde, sodass Sie auch die Möglichkeit haben, möglichst viele Leute halt kennenzulernen, viele Ideen dazu, zu diesen Themen, die wir diskutieren. Und ja, da darf ich Sie bitten, mir zu folgen und rüber zu den Tischen zu gehen und bitte denken Sie daran, dass Sie mir noch kurz ein Freundchen machen auf unserem nein, wir bleiben dann drüben und da geht es dann nachher dann fließend über in den gemütlichen Fall. Danke. Sehr gut, ich habe festgestellt, meine Gleichtätigung. Nur ja, ich habe Ihnen zu Pferd machen, ich komme jetzt gerne. Sehr gut, sehr gut.